Zu diesen Übergriffen und natürlich zum Tod von Peter Scholl-Latour später mehr in dieser Sendung, in der wir uns heute aber vor allem mit neueren Spielarten des Journalismus beschäftigen wollen. Beispiel Vice, dem amerikanischen Popkulturmagazin, das seine Inhalte hauptsächlich online verbreitet, ist ein Scoop der besonderen Art gelungen. This is Raqqa, the capital of the world's newest declared state. A state that has been established by a hardline Sunni jihadist group that emerged out of the mayhem of the Syrian civil war. Until recently, they were known as ISIS. Now they simply call themselves the Islamic State, or IS. Reporter Meydan Dere hat sich mitten in das Herz der Finsternis begeben. Als erster westlicher Journalist war er im Kalifat der IS oder IS unterwegs und er hat ein einmaliges Dokument geschaffen, das ich zart beseiteten Gemütern allerdings nicht unbedingt ans Herz legen würde. Ich fragte Martina Schulte, Mitglied im sogenannten Netzteam unseres Schwestersenders D Radio Wissen, was sie von der Reportage The Islamic State hält. Der Film hat mich absolut beeindruckt. 50 Minuten lang ist der ja. Und wenn nicht dauernd geschossen würde, also wenn da nicht dauernd Material zu sehen wäre von Leichen und abgehackten Köpfen syrischer Soldaten, die die IS-Kämpfer auf Zaunpfähle gepflanzt haben, oder Bilder von einem gekreuzigten Mörder, den die IS zur allgemeinen Abschreckung auf einem öffentlichen Platz ausgestellt hat. Wenn man diese Bilder nicht sehen würde, dann würde man denken, dass man es hier mit so einer absurden Reisereportage in ein sehr seltsames Land zu tun hat, in dem der Pressesprecher der IS, Abu Mossa, so eine Art apokalyptischer Reiseleiter ist, der dem Weißreporter dann immer erklärt, wie das Kalifat der IS so tickt. Was zeigt der Pressesprecher denn den Reporter eigentlich? Der nimmt den halt wirklich mit auf so eine Tour in dieses Kalifat. Er zeigt die freundliche Sittenpolizei, wie sie da sehr höflich durch die Straßen fährt und mit der Kalaschnikow im Anschlag die Bewohner von Raqqa auf den rechten Weg bringt, den die Scharia eben vorsieht. Sie ermahnen, keinen Alkohol zu trinken, keine westlichen Werbetafeln aufzustellen und die Frauen auch ordentlich zu verschleiern. Der Reiseleiter stellt dann dem Weißreporter auch einen belgischen Dschihadisten vor, der im Wohnmobil mit seinem kleinen Sohn durch Raqqa fährt und dann eben auch den Einwohnern den Dschihad nahebringt. Man sieht, wie Kinder für den Dschihad rekrutiert werden, wie sie in Propagandacamps geschickt werden, wo sie dann treue Schwüre leisten auf Abu Bakr al-Baghdadi, wie sie an der Waffe ausgebildet werden. Und Abu Mossa, dieser IS-Pressesprecher, der spricht dann auch selbst immer wieder Botschaften in die Kamera, die sich direkt an die Amerikaner richten. Beeindruckende Bilder. Ich habe die Dokumentation auch angesehen. Gleichwohl gibt es auch Kritik, auch in den sozialen Netzwerken, an dieser Reportage. Auf jeden Fall. Also vor allen Dingen bei Twitter kritisierten viele Nutzer diesen Film wegen seiner schnellen Schnitte und dieser dramatischen Musikunterlegung. Nutzer sagten, das sei ja eine MTV-Inszenierung von Journalismus. Andere haben sich daran gestoßen, dass in der Reportage eigentlich jeder durchgeknallte Dschihadist unwidersprochen seine Botschaften in die Kamera sprechen darf. Klar ist ja auch, dass der Weißreporter als Embedded Reporter natürlich keine objektiven Reportagen abliefern kann. Denn natürlich entscheidet die IS, was er filmen darf und was nicht. Das Leben, sein Leben liegt ja auch ein Stück weit in deren Händen. Und allein dadurch ist das Stück natürlich erstmal ein Propagandafilm. Das kann man auch daran sehen, dass er halt in vielen Foren halt von den Islamisten selber auch wieder begeistert gefeiert worden ist. Einfach, weil er natürlich das eigene Weltbild 1:1 wiedergibt. Aber ich finde, dass trotzdem diese sehr subjektive Herangehensweise das Kalifat in seinem ganzen erschreckenden, totalitären Irrsinn zeigt und dadurch eben auch entlarvt. Können Sie ein bisschen erklären, warum sich die Islamisten ausgerechnet Vice ausgesucht haben? Also es ist eine seltsame, absurde Koalition, die sich da gebildet hat. Wir haben da auf der einen Seite eben Vice, dieses Online-Medium, das von Rupert Murdoch finanziert wird und das in erster Linie eben für Themen steht wie Feiern, Sex, Drogen, Popstars. Vice ist aus der Sicht des Kalifats sicher der Inbegriff von Sodom und Gomorra. Man denke mal nur an die aktuelle Story, mein Besuch in Bangkoks berüchtigter Blowjob-Bar. Das passt natürlich jetzt wirklich nicht gerade unbedingt zum Kalifat. Aber Vice und die IS haben natürlich eine entscheidende Gemeinsamkeit. Beide richten sich an ein sehr junges Publikum. Vice will von Jugendlichen, jungen Leuten hohe Klickzahlen für seine Werbekunden letztendlich natürlich auch. Und die IS sucht natürlich junge Nachwuchs-Dschihadisten weltweit. Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so eine naive Wahl, wie das auf den ersten Blick wirkt. Und beide Organisationen, die Medienorganisation und die IS, beide haben natürlich auch sehr große Ziele. Weiß will zu einem der ganz großen Media Player weltweit aufsteigen und die IS strebt ja ohnehin so eine Art Weltherrschaft an. Und deswegen ist diese strategische Koalition eigentlich für beide sehr, sehr gut. Und Weiß ist es durch diese Koalition auf jeden Fall gelungen, einen, ja, wie ich finde, einen der beeindruckendsten Kriegsberichte vorzulegen, den ich persönlich zumindest seit langem gesehen habe. Vielleicht für alle, die Weiß noch nicht kennen, was steckt da eigentlich dahinter? Weiß ist ja eigentlich gestartet worden als so ein gratis Printmagazin. Die kommen aus Kanada und sind heute eigentlich eins der erfolgreichsten Online-Magazine weltweit, haben Dependancen in mehr als 30 Ländern, unter anderem auch in Deutschland. Und die erreichen halt genau die Zielgruppen, die das Fernsehen trotz krampfhaftester Versuche nie mehr erreichen wird, nämlich diese jungen, netzaffinen Zielgruppen. Und es gab halt eben auch noch gerade eine 70 Millionen Finanzspritze von Rupert Murdoch. Und dank dieses Geldes im Hintergrund ist Weiß gerade auf dem Weg, eigentlich das Fernsehen neu zu erfinden und zu einem Fernsehen zu werden für eine Generation, die eigentlich kein Fernsehen mehr schaut. Und wenn man sich mal die Themen anguckt, die machen, haben die halt eine sehr gute Vermischung aus so Zeitgeschichte und im Endeffekt auch Popkultur. Also das heißt, der Reporter besucht dann den Ku Klux Klan oder mit dem Basketballstar Dennis Rodman zusammen versucht man eine Audienz bei Kim Jong-un zu kriegen. Sie zeigen das Leben in einer Authentizität und einer Distanzlosigkeit, die klassische News einfach nie erreichen oder herstellen könnten. Das meinte die Journalistin Martina Schulte.